MDR Kultur. Werkstatt. Auferstanden aus Ruinen, ein Mitschnitt tatsächlich vom 7. November 1949, als die Hymne der DDR zum ersten Mal öffentlich erklang. Das war wenige Wochen nach der Gründung der DDR. Wilhelm Pieck, der 4 Wochen zuvor zum Präsidenten gewählt worden war, hatte das Werk in Auftrag gegeben, den Text beim Dichter und SED-Parteigänger Johannes R. Becher und die Musik beim berühmten Komponisten Hans Eisler. Ja, und den Auszug, den wir eben gehört haben, stammt aus der Übertragung des DDR-Rundfunks vom Staatsakt anlässlich des 32. Jahrestages der Oktoberrevolution in der Staatsoper, die damals im Admiralspalast residierte. Alte Not gilt es zu zwingen, und wir zwingen sie vorbei. Eine wahrhaft historische Aufnahme vom 7. November 1949, als die Hymne zum ersten Mal im Radio gespielt wurde und der Bevölkerung damit bekannt gemacht wurde. Die Gründung der DDR vor 75 Jahren anhand von historischen Radio-O-Tönen, darum geht es in der kommenden Stunde. Mein Name ist Stefan Nölke und ich bin zu diesem Thema im Gespräch mit dem Berliner Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, Autor einer zweibändigen Walter-Ulbricht-Biografie. Und für dieses 2000 Seiten starke Werk hat Ilko Sascha Kowalczuk tausende Dokumente untersucht, und so gibt es wohl kaum jemand, der so tief, auch was die Staatsgründung der DDR angeht, in der Materie steckt wie Ilko Sascha Kowalczuk. Und damit herzlich willkommen hier bei MDR Kultur mit einer Ausgabe für den ARD Archivradio Podcast. Hallo, ich grüße Sie. Ja, bleiben wir zunächst mal bei der Hymne. Dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint, heißt es im Text. Die Hoffnung und das Versprechen auf eine bessere Zukunft soll für ganz Deutschland gelten. Das ist für Menschen, die die DDR hauptsächlich in den 70er und 80er Jahren erlebt haben, doch ungewöhnlich. Da war in späteren Jahren von der deutschen Einheit überhaupt nicht mehr die Rede. Ja, auch die Hymne sollte ja nicht mehr gesungen werden. Ilko Sascha Kowalczuk, inwieweit war die Gründung der DDR 1949 ein gesamtdeutsches Projekt aus Sicht der SED? Inwieweit hatte die SED da als führende Partei im Osten sozusagen eine nationale Mission? Lassen Sie mich mal bloß am Anfang noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin 1973 eingeschult worden, hatte also ein Schulbuch von 1973 oder 72 und sollte die DDR-Nationalhymne nicht mehr lernen. Aber in meinem Schulbuch stand, also ich glaube, wir haben das in der 3. Klasse, war das normalerweise Thema, es stand aber in meinem Schulbuch das sozusagen noch drin, und die Seite wurde dann überblättert, weil eben nicht mehr die deutsche Einheit befeiert werden sollte. Tatsächlich war es nach 1945 so, dass alle Seiten, ob alliierte oder deutsche politische Kräfte, natürlich über die Zukunft eines einheitlichen deutschen Staates nachdachten. Auch die unter Walter Ulbricht mehr oder weniger de facto stehende SED, Zusammenschluss aus einer Ostzone aus SPD und KPD, dachte über die deutsche Einheit nach und hatte auch Avancen für die deutsche Einheit. Die ganzen Nachkriegsplanungen gingen davon aus. Und letztendlich auch noch 1949, das war ja eine provisorische Gründung, übrigens so wie in der Bundesrepublik, auch da ging man ja davon aus, dass das provisorisch war. Und man hoffte noch eine ganze Weile darauf, dass das eines Tages zu einem gesamtdeutschen Staat wieder käme. Und insofern hat diese Nationalhymne der DDR oder diese Staatshymne, muss man ja eher sagen, nicht nur einem Wunschausdruck verliehen, den viele Menschen hatten, sondern eben auch die Staatsgründer selbst. Inwieweit passt diese programmatische Ausrichtung in das europapolitische Konzept des sowjetischen Diktators Josef Stalin? Stalin ging zunächst davon aus, dass er, das war zumindest sein strategisches Ziel, irgendeinen Zugang bis zur Westgrenze Deutschlands hat, bis zum Ruhrgebiet. Er war sehr auf die dort lagernden Rohstoffe fixiert. Das Zweite, was ihm sehr wichtig war, war das Wismutgebiet, was er ja bekam, wegen der Uranförderung, eine Grundlage für die Atombombe. Und insofern war das eben geopolitisch alles heftig umstritten. Und am Ende blieb die DDR, die für die Sowjetunion vor allen Dingen ein Subventionsobjekt immer geblieben ist. Das war auch immer sehr heftig umstritten. Aber es war der wichtigste geopolitische Vorposten im Westen für die Sowjetunion. Also auch eine Frage der Moskauer Sicherheit, so wie Sie das definiert haben. Und die Entscheidung zur Gründung der DDR fiel in Moskau. Die fiel in Moskau. Und man muss ganz klar sagen, die Verfassung, die praktisch die DDR begründete und die dann auch am 7. Oktober 1949 in Kraft gesetzt wurde, der erste Entwurf für eine solche Verfassung, der stammt aus dem Jahr 1946. Und dann gab es weitere Etappen, auf denen sozusagen auch die deutsche Teilung immer mehr zementiert wurde, auf der Ost- wie der Westseite, mit der Bildung der B-Zone, mit der Währungsreform, über die Stalin im Übrigen vorher bestens bereits informiert war. Stalin hat selber so eine Währungsreform vorbereitet. Die berühmte Berlin-Blockade war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Gründung der beiden deutschen Separatstaaten. Wichtig in dem Zusammenhang, nichts, was in der sowjetischen Besatzungszone passierte, nichts, was Ulbricht oder Pieck oder Grote wohl unternahmen, passierte ohne die ausdrückliche Einwilligung durch Josef Stalin oder sogar durch den Befehl von Josef Stalin. Ja, Sie haben Walter Ulbricht gerade erwähnt. Bleiben wir mal bei ihm. Er war eine der führenden Figuren. Was mir jetzt aufgefallen ist bei meiner Recherche zu den ganzen historischen O-Tönen rund um die Gründung der DDR, Ulbricht kommt da kaum vor. Woran liegt das? Und er lässt ja auch anderen den Vortritt sozusagen. Wilhelm Pieck wird Präsident und Otto Grote wohl wird Ministerpräsident. Warum hält sich da Ulbricht zurück? Was hat er eigentlich für eine Funktion? Also Ulbricht war immer bis 1950, wenn man so will, der Stellvertreter von allem. Also es blieb er dann auch 1950, da wurde er Generalsekretär der SED, 1949 stellvertretender Ministerpräsident der DDR. Und in der Tat, öffentlich agierten Pieck und Grote wohl als die Sichter des neuen Regimes, das ist gar keine Frage. Aber die hatten beide de facto keine Macht. Das hat ganz einfache Gründe. Pieck war praktisch so etwa seit 1943, 42 ein alter, kranker Mann. Das sah man ihm auch an. Er verbrachte mehr oder weniger die Hälfte des Jahres in Sanatorien und das wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. Und der andere Grote wohl, das war ein Sozialdemokrat. Dem vertrauten die Sowjets nicht. Die mussten erstmal sich an den gewöhnen, die mussten erstmal den auf ihre Seite ziehen. Grote wohl war ja mitnichten von Anfang an ein Befürworter des Zusammengehens mit den Kommunisten. Der ist ja praktisch erst in den letzten Wochen und Monaten dann umgefallen und zum Verräter an der Sozialdemokratie geworden, an der ostdeutschen Sozialdemokratie. Aber der eigentliche Strippenzieher war immer Ulbricht, der hatte alles in der Hand und er war auch der Einzige, und das ist der entscheidende Punkt, der das Vertrauen von Stalin und den Sowjets hatten, der auch dort hatte. Es fand kein Gespräch auf hoher Ebene zwischen ostdeutschen Funktionären und der sowjetischen Besatzungsmacht statt, ohne dass Ulbricht dabei gewesen wäre. Also er war immer der Mann, der alle Fäden in der Hand hatte und der Schattenmann, wenn man so will. Seine eigentliche große Bedeutung kam dann erst Anfang der 50er Jahre, insbesondere dann ab 1952 zum Tragen. Das ändert aber nichts an seiner de facto Stellung als der zentrale Herrscher in der sowjetischen Besatzungszone. Ja, und seine zentralen politischen Überlegungen, die hat Ulbricht in einer Rede zum Besten gegeben am 1. Oktober 1949 im Vorfeld der Staatsgründung, und zwar in einer Rede an der Deutschen Verwaltungsakademie im brandenburgischen Forstzinner bei Jüterbog. Das, was er dort gesagt hat, war offenkundig so wichtig, dass es im DDR-Radio übertragen und archiviert wurde. Die Bildung der westdeutschen Separatregierung macht es notwendig, den Kampf um die Einheit Deutschlands von der Ostzone aus in stärkerem Maße durch die Verwirklichung der Bestimmungen der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, wie sie der Deutsche Volksrat beschlossen hat, und durch eine Reihe staatsrechtlicher und staatsorganisatorischer Maßnahmen zu verstärken. Wir sind der Meinung, dass die künftige Gestaltung der demokratischen Ordnung durch das deutsche Volk selbst entschieden werden muss, nachdem die Einheit Deutschlands hergestellt ist. Die Enteignung der Kriegsverbrecher und der militaristischen Großgrundbesitzer sowie die Säuberung des Staatsapparates von faschistischen Elementen in der Ostzone war die Grundbedingung für die friedliche Entwicklung. In Westdeutschland hingegen sind solche Kriegsverbrecher wie der Vorsitzende des Hitlerischen Rüstungsrates, Herr Zangen von Meines Mann-Konzern, Herr Roland vom Stahltrust, der alte Reaktionär Reusch von der Guten Hoffnungshütte, der Bankier und Multimillionär Pferdmenges, Herr Abs von der Deutschen Bank und wie sie alle heißen, sie sind die weiterhin die Besitzer der westdeutschen Industrie und damit die bestimmenden politischen Kräfte im Rahmen der Befehlsrechte der amerikanischen Gouverneure. Die Schaffung der demokratischen Ordnung in der Ostzone ist mit bedeutenden staatsrechtlichen Veränderungen verbunden. Lassen Sie sich in Ihrer Arbeit von diesen Grundsätzen der demokratischen Staatspolitik leiten. Und Sie werden alle mithelfen, dass die demokratische Ordnung nicht nur in der Ostzone gefestigt wird, sondern dass der demokratische Gedanke auch in Westdeutschland weitere Verbreitung findet und sich letzten Endes auch in Westdeutschland durchsetzen wird. Walter Ulbricht in seiner Rede vor der Deutschen Verwaltungsakademie am 1. Oktober 1949. Er erläutert, was er unter Demokratie versteht, und nur im Osten, sagt er, hätten sich demokratische Verhältnisse entwickeln können unter der Schutzmacht der Sowjetunion. Ilko Sascha Kowalczuk, was für ein Demokratieverständnis hat der Mann? Also diese Rede hält er ja zum ersten Jahrestag der Einrichtung dieser Verwaltungsakademie. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob das allen aufgefallen ist, die hält er ja eine Woche, bevor die DDR offiziell gegründet wird, und er redet bereits von der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist ein Begriff, der aus der 48er Revolution, aus der Zeit der 48er Revolution stammt und der in den Emigrationspapieren aus Frankreich 1936, 37, 38, als es um die Deutsche Volksfront ging, schon bekannt war und der dann auch in diesen verschiedenen Verfassungsentwürfen, die seit 1946 diskutiert worden sind, immer auftauchte. Deswegen benutzt er diesen Begriff so ganz selbstverständlich. An der Rede ist ja auch etwas bemerkenswert, was man einfach auch sagen muss, was ein Punkt war für die Kommunisten. Er spricht eine Elitenkontinuität im Westen an, die auch in der damaligen Wahrnehmung vieler ausländischer Analytiker, Beobachter, aber auch vieler innerdeutscher Kritiker nicht von der Hand zu weisen war, dass genau diese Eliten mit für den Aufstieg des Nationalsozialismus zuständig waren und die nun ungebrochen in den Westzonen weiter an der Macht waren. Das hat dann natürlich einen Punkt, das braucht man auch nicht zu bemänteln, und das erklärt eben auch, warum die Kommunisten in der Nachkriegszeit auch so einen großen Zulauf hatten. Das waren ja nicht mitnichten alles mit Mitläufer oder Karrieristen, die dann sagten, nun machen wir mit den Kommunisten gemeinsame Sache oder schließen uns denen an, sondern das taten viele aus einer tiefen inneren Überzeugung, nie wieder. Und wenn das ein nie wieder geben soll, dann müssen wir die Strukturen ändern. Und das ist der Punkt, an dem dann eben auch die tiefe Überzeugung nicht nur von Ulbricht, sondern von den Kommunisten kommt. Ihr Demokratieverständnis beinhaltete eine Volksdemokratie, wie sie das nannten. Das durfte nur für die SPZ und DDR so nicht genannt werden. Das hat Stalin verboten, regelrecht. Und das heißt im übertragenen Sinne die Diktatur des Proletariats unter Leitung einer parteienneuen Typus, so wie Lenin das definiert hatte. Und was das implizierte, war die Veränderung der sozialstrukturellen und der volkswirtschaftlichen Strukturen und Grundlagen des alten Regimes. Und immer wenn Ulbricht von Demokratie und demokratisch spricht, das ist übrigens eine Sache, die wir auch aus unserer Gegenwart kennen, nimmt er Begriffe, meint aber etwas anderes als andere Menschen damit, hat einen anderen Inhalt. Und bei ihm ist das sozusagen verinnerlicht, der Marxismus-Leninismus, also der Leninismus, wo die Machtfrage eben nicht durch Wahlen zum Beispiel geklärt wird, sondern eben durch die Erringung der Macht. Und drei Tage später nach dieser Rede gibt es eine Sitzung im Parteivorstand und da wird darüber diskutiert, wie man also die DDR-Gründung inszeniert. Und da sagt Gerhard Eisler, der Bruder von Hans Eisler, der die Hymne gemacht hat, Gerhard Eisler war gerade wenige Tage vorher aus der Emigration aus den USA zurückgekommen und der war zuständig für Propaganda und Pressearbeit und der sagt, ja, und damit das alle hier auch wissen, Kommunisten geben die Macht niemals wieder her, weder durch Wahlen noch durch andere Methoden. Und da sekundiert Ulbricht und ruft dazwischen, ja, und das haben einige immer noch nicht verstanden. Also wenn die das nicht so gesagt hätten und nicht selber so protokolliert hätten, das kann jeder im Internet nachlesen, in den Originaldokumenten der Parteivorstandssitzung vom 4. Oktober 1949, dann hätte man das gewissermaßen fast erfinden müssen, weil das gewissermaßen sehr gut ihr Demokratieverständnis spiegelt. Zu Gerhard Eisler kommen wir nachher nochmal zu sprechen, weil er auch beim großen Fackelzug mit dabei war. Kommen wir zunächst nochmal zum 7. Oktober 1949, also dem eigentlichen Gründungstag. Der 7. Oktober war ja in der DDR bis 1989 ein gesetzlicher Feiertag, der Tag der Republik. Ja, und was passierte da eigentlich? Hören wir mal mitten rein in eine Radioreportage der konstituierenden Sitzung der provisorischen Volkskammer. Schauplatz war das Haus der Deutschen Wirtschaftskommission, das ehemalige Reichsluftfahrtministerium und heutige Bundesfinanzministerium in der Leipziger Straße, Ecke Wilhelmstraße. Heute Mittag, 12 Uhr, trat der Deutsche Volksrat in Berlin zusammen. Die im Volksrat vertretenen Parteien und Massenorganisationen beschlossen einmütig, zugleich mit der Proklamierung der Deutschen Demokratischen Republik, ein Manifest zur Schaffung der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands. In dem vom Präsidenten der Tagung, Wilhelm Pieck, verlesenen Manifest werden die Ziele der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands dargelegt. Diese Ziele bestehen vor allem in der Errichtung eines einheitlichen, unabhängigen demokratischen Deutschland, dem baldigen Abschluss eines Friedensvertrages und dem Abzug aller Besatzungstruppen. An das ganze deutsche Volk wird in dem Manifest der Appell gerichtet, für die Ziele der Nationalen Front einzutreten. In der anschließenden Aussprache über die politische Lage und die zu ergreifenden Maßnahmen hatte Volksratspräsident Wilhelm Pieck dann eine Schilderung der gegenwärtigen politischen Verhältnisse in Deutschland gegeben. Als erste Maßnahme zur Überwindung des nationalen Notstandes, der durch die westdeutsche Entwicklung herbeigeführt wurde, hatte er im Namen des Präsidiums die Umwandlung des Volksrats in die provisorische Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik vorgeschlagen. Diese Umwandlung zur provisorischen Volkskammer wurde vom Volksrat unter minutenlangen Beifallskundgebungen einmütig beschlossen. Soweit dieser Bericht des Reporters des Ostberliner Rundfunks. Da sind einige Dinge erklärungsbedürftig, denke ich. Was hat es mit dem Volksrat auf sich und was hat es mit der Nationalen Front auf sich, deren Manifest dort vorgestellt wird bei dieser Sitzung? Fangen wir mit dem Volksrat mal an. Dieser Volksrat löst sich auf und wandelt sich um in die provisorische Volkskammer. Das klingt irgendwie kompliziert. Warum dieses Verfahren zur Gründung der DDR? Das hört sich komplizierter an, als es war. Zunächst hat sich ein Volkskongress gebildet, ein gesamtdeutscher Volkskongress, der die Gründung eines gesamtdeutschen Staates vorbereiten sollte. Hauptaufgabe war die Erarbeitung einer Verfassung. Machte auch andere Dinge, hatte viele Arbeitsgruppen. Der war tatsächlich gesamtdeutsch ausgerichtet, aber da waren im Wesentlichen Patrioten aus den westlichen Zonen drin, die namentlich nicht genannt wurden, weil die offiziell da nicht hinreisen durften. Und dann befürchtete man Repressionen für sie, wenn die also in ihre Zonen zurückkamen. Aus diesem Volkskongress heraus hat sich ein Volksrat konstituiert, als der gewissermaßen fertig war. Und dieser Volksrat sollte die Gründung der DDR vorbereiten, war so ein Vorgremium wie so ein Parlament. Ich glaube, hatte 400 Mitglieder, wenn ich mich nicht völlig irre. Und der hat sich dann praktisch in diesem Moment, in dem er sagte, also die Verfassung wird jetzt in Kraft gesetzt und wir erklären uns jetzt zur provisorischen Volkskammer. Die ersten Volkskammerwahlen fanden erst im Oktober 1950 statt und da ging es dann auch um die Nationale Front. Und das war etwas, was auch bereits alles vorbereitet und begründet war. Man wollte keine, wie Grote wohl sagte, keine Opposition mehr. Opposition will sowieso bloß Obstruktion, das sagt er in seiner ersten Regierungserklärung. Und die Nationale Front ist gewissermaßen der Zusammenschluss aller Blockparteien, also aller in der DDR existierenden Parteien, unter Einschluss von einigen Massenorganisationen, die berechtigt waren, auch ins Parlament Mitglieder zu entsenden, unter Führung der SED. Also da hat man praktisch in einer Organisation, wenn man so will, zusammengeschweißt. Das war anfangs nicht so einfach, weil insbesondere die bürgerlichen Parteien CDU und LDP nicht so mitspielen wollten und nicht allen Befehlen horchen wollten. Da gab es große Auseinandersetzungen, da gab es Verfolgungen, da gab es Festnahmen, da gab es dann der Gleichschaltungsprozess dieser Parteien dauerte etwas. Im Ergebnis kam es dann zu den Einheitslistenwahlen, was bedeutete, dass die Menschen eben nicht mehr wählen konnten zwischen Parteien, zwischen einzelnen Personen, sondern sie konnten eigentlich nur noch Ja und Nein sagen. Und selbst eine Nein-Stimme war nicht klar definiert, wie die eigentlich auszusehen hat, ob man nur alle durchstreicht oder nur einen oder wie man die durchstreicht. Und das war praktisch die Botschaft der Einheitslistenwahlen, was man ja auch aus anderen Kontexten der Sowjetunion zum Beispiel kannte. Sehr umstritten, gab es große Proteste dagegen, gab Verhaftungen, gab ein berühmtes Todesurteil gegen Hermann Josef Flade, der dagegen protestiert hatte. Gab es große Demonstrationen im Westen dagegen, wurde das Todesurteil zurückgenommen und der bekam eine lange Haftstrafe und ist dann später in die Bundesrepublik gekommen, 1980 an den Spätfolgen dieser Haft verstorben. Ja, auch der Volkskongress im Mai 1949, am 15. und 16. Mai, wurde ja schon per Einheitsliste gewählt. Das gab heftige Kritik aus dem Westen. Und auf diese Kritik, und das ist nochmal ganz interessant, auf diese Kritik, das sei ja gar nicht demokratisch, kommt dann tatsächlich Wilhelm Pieck am 7. Oktober 1949 in seiner Eröffnungsansprache sozusagen nochmal zu sprechen. Hören wir da nochmal rein. Wir sprechen wieder aus dem großen Saal der Deutschen Wirtschaftskommission in Berlin und folgen den historischen Ereignissen des heutigen Tages. Wie am Vormittag beschlossen, tritt die Versammlung nunmehr nach der Pause für die Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften wieder zusammen, um sich als provisorische Volkskammer zu konstituieren. Auch die Mitglieder des früheren Volksratspräsidiums haben jetzt im Saal Platz genommen. Wilhelm Pieck eröffnet die Versammlung. Heute Vormittag hat der Deutsche Volksrat getagt und sich ernst mit der Lage beschäftigt, besonders auch mit den Forderungen, die aus den Reihen des deutschen Volkes gerichtet wurden, eine deutsche demokratische Regierung zu bilden. Der Volksrat war dazu von sich aus nicht imstande, sondern hat sich entschlossen, die Voraussetzungen dazu zu schaffen, dass er sich selbst auflöste und sich umbildete in eine provisorische Volkskammer der Demokratischen Deutschen Republik. Diese Umbildung scheint eine formale zu sein, indem dieselben Menschen, die wirkten in der Volksrat, nunmehr diese Volkskammer bilden. Die Zweifel in die Legitimität der Volkskammer sind einfach richtig angesichts der Tatsache, dass der Volksrat hervorgegangen ist aus dem dritten deutschen Volkskongress, zu dem das deutsche Volk in allgemeinen Wahlen seine Vertreter entsandte. Über zwei Drittel der Bevölkerung hat sich für den Volkskongress entschieden und er ist die legitime Körperschaft, die berechtigt war, den Volksrat zu wählen. Trotzdem werden die Instanzen, die nun geschaffen werden durch Gesetz, provisorische sein. Wir haben gemeinsam das große Interesse, Ihnen die volle Bedeutung der in der Verfassung verankerten Bestimmungen zu geben, sodass dieses Provisorium der Volkskammer, der Regierung der Länderkammer beendet sein wird, wenn auf Beschluss der Volkskammer die allgemeinen Wahlen zur Volkskammer und zu den Landtagen, Kreistagen und Gemeindevertretungen am 15. Oktober nächsten Jahres vollzogen werden. An der Arbeit der Volkskammer wird durch diese Wahlen nichts geändert werden. Es wird die Aufgabe nach wie vor sein, mit aller Kraft dahin zu wirken, dass das Leben des deutschen Volkes durch die Verbesserung der Wirtschaft verbessert wird, dass die demokratischen Rechte ausgeweitet und die demokratische Ordnung befestigt wird und dass ferner durch die Wahl eines Außenministers gleichzeitig auch das deutsche Volk sich in die Beziehungen mit den anderen Völkern einschaltet und damit die Möglichkeit erhält, sich das Vertrauen bei den anderen Völkern zu erwerben. Ja, das war Wilhelm Pieck in seiner Rede am Gründungstag der DDR am 7. Oktober 1949. Die Wahlen per Einheitsliste ist für ihn eine demokratische Angelegenheit. Das zu behaupten war für ihn und für die SED-Führung kein Problem. Nee, das hat man ja eben sehr gut gehört. Und er hat ja auch einen sehr bezeichnenden Satz gesagt. An der Arbeit der Volkskammer wird durch die Wahlen sich nichts ändern, wird nichts geändert werden. Und das war gewissermaßen ihr Selbstverständnis. Sie haben diese Zusammensetzung bestimmt, Sie haben das konstituiert und Sie haben auch bestimmt, dass das in Zukunft so bleiben wird. Insofern kann man sagen, das ist alles eine Farce drumherum. Das hat mit Demokratie und mit demokratischen Wahlen nichts zu tun, was sich im Übrigen auch ganz gut darin zeigt, dass er hier den künftigen Außenminister erwähnt, den er noch nicht namentlich benennt, Dertinger von der CDU, der dann gut 3 Jahre später verhaftet wird, wie übrigens seine gesamte Familie, und eine schlimme Odyssee durch die Haftanstalten des Arbeiter- und Bauernparadieses vor sich hat. Nochmals, nicht nur der Mann von der CDU, sondern die gesamte Familie. Georg Dertinger aus Leipzig. Sein Sohn ist in den letzten Jahren nochmal mit der Geschichte an die Öffentlichkeit getreten, aber das nur nebenbei. Ja, was war da für ein Staat entstanden? Die SED behauptete, ein freiheitlicher und sozial gerechter. Und auch der Chefpropagandist Karl Eduard von Schnitzler, der damals auch schon 1949 am Start war, er sagte am Abend des 7. Oktober in einem Kommentar Folgendes im DDR-Rundfunk. Sie hören jetzt den Tageskommentar des Berliner Rundfunks. Es spricht Karl Eduard von Schnitzler. Heute, am 7. Oktober 1949, ist die Deutsche Demokratische Republik gegründet worden. Ist Deutschland als Staat wiedererstanden. Seit heute hat Deutschland mit der provisorischen Volkskammer wieder ein Parlament, mit der heute in Kraft gesetzten Verfassung, die gesetzliche Garantie für ein Leben in Freiheit, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit. Von dem Willen erfüllt, die Freiheit und die Rechte des Menschen zu verbürgen, das Gemeinschafts- und Wirtschaftsleben in sozialer Gerechtigkeit zu gestalten, dem gesellschaftlichen Fortschritt zu dienen, die Freundschaft mit allen Völkern zu fördern und den Frieden zu sichern, hat sich das deutsche Volk diese Verfassung gegeben. Karl Eduard von Schnitzler spricht hier von einer gesetzlichen Garantie für die persönlichen Freiheitsrechte. Tatsächlich steht auch in der Verfassung, ich zitiere mal Artikel 8, Verfassung der DDR von 1949, persönliche Freiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung, Postgeheimnis und das Recht, sich an einem beliebigen Ort niederzulassen, sind gewährleistet. Die Staatsgewalt kann diese Freiheiten nur aufgrund der für alle Bürger geltenden Gesetze einschränken oder entziehen. Dann noch Artikel 9. Alle Bürger haben das Recht, innerhalb der Schranken der für alle geltenden Gesetze ihre Meinung frei und öffentlich zu äußern. Zitat Ende. Ja, da kann man sagen, die persönlichen Freiheiten sind tatsächlich gesetzlich gewährleistet. Aber was war das wert? Ja, die Verfassung, die sich ja in weiten Teilen übrigens an der Weimarer Verfassung orientierte, die auch von Verfassungsexperten mit ausformuliert wurde, die ihre Ausbildung in der Weimarer Republik bekommen hatten. Einer der wichtigsten war Karl Pollack, ein sehr enger Weggefährte später dann, der auch in den nächsten Jahrzehnten noch eine wichtige Rolle spielte, von Walter Ulbricht. In dieser Verfassung ist auch das Streikrecht garantiert. Wie man weiß, wenn in der DDR jemand streikte, dann ist er politisch verfolgt worden. Das führte ja übrigens dann 1953 dazu, dass der damalige Justizminister Max Fechner in einem Interview im Neuen Deutschland sagte, naja, die haben ja eigentlich bloß ihr Verfassungsrecht wahrgenommen am 17. Juni, führte nicht nur zu seiner Absetzung, sondern auch zu seiner Verhaftung und Verurteilung. Diese Verfassung war das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurde, genauso die Ausführung von Schnitzler, die wir eben hören konnten. Damit ist Deutschland als Staat wiedererstanden. Wir reden ja immer über die Hallstein-Doktrin, die ja erst 1958 kam. kam, dass also die Bundesrepublik den Anspruch hatte, auch mit der Verfassung vom 23. Mai 1949, für alle Deutschen zu sprechen. Hier sieht man, dass die Kommunisten diesen gleichen Anspruch hatten. Und zwar vom ersten bis zum letzten Tag. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Komischerweise wird darüber immer nicht geredet, über diesen sozusagen Anspruch für alle Deutschen zu reden. Und das wird hier eben ganz gut deutlich. Es gibt auch noch einen besonders berüchtigten Paragraphen in der Verfassung, Artikel 6, der sogenannte Boykott-Hetze-Paragraph. Es gab in der DDR zunächst kein eigenes neues Strafgesetzbuch und das war die wichtigste juristische Grundlage für zahlreiche lebenslängliche Verurteilungen aus politischen Gründen, für Todesstrafen, für andere Festnahmen und Verurteilungen. In diesem sogenannten Boykott-Hetze-Paragraph in der Verfassung ist praktisch festgelegt worden, war so ein Wabbel-Paragraph, dass wenn man gegen das und das verstößt, das war sehr breit formuliert, dass man dann eben juristisch zur Verantwortung gezogen wird. Das war der Paragraph in den ersten 10 Jahren der DDR, der herangezogen wurde, um Menschen politisch zu verfolgen. Für die Verfolgung auch politisch Andersdenkender in den Jahren 45 bis 49 war in erster Linie im Osten Deutschlands die sowjetische Militäradministration zuständig. Und das gehört jetzt auch in den Gründungsakt mit hinein, dass nämlich Otto Grotewohl als designierter Ministerpräsident die Aufgabe hatte, bei den Sowjets vorstellig zu werden, um überhaupt um Erlaubnis zu bitten und die Erlaubnis einzuholen, eine eigene Regierung zu bilden und die Erlaubnis einzuholen, dass die Befugnisse in die Hände der DDR-Regierung übergehen. Das geschah als formeller Akt am 10. Oktober, also 3 Tage später nach der Gründung, am 10. Oktober 1949 und wurde auch der Bevölkerung der DDR im Radio mitgeteilt. Der oberste Chef der sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland, Armeegeneral Tschuikow, empfing am Montag das Präsidium der Provisorischen Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik und den von der Fraktion der Sozialistischen Einheitspartei designierten Ministerpräsidenten Otto Grotewohl, um in Anwesenheit des außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters der UdSSR in Deutschland, Semjonow, und der Stellvertreter des obersten Chefs der sowjetischen Militäradministration und der Chefs der Verwaltungen der sowjetischen Militäradministration eine Erklärung über die Übertragung der Verwaltungsfunktionen an die provisorische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und die Schaffung einer sowjetischen Kontrollkommission anstelle der sowjetischen Militärverwaltung abzugeben. Soweit erstmal die Fakten, die dort in dem Bericht auch aufgezählt werden. Statt der mächtigen sowjetischen Militäradministration unter ihrem Vorsitzenden Armeegeneral Tschuikow soll es jetzt eine sowjetische Kontrollkommission nur noch geben. Die sowjetische Militäradministration hatte ein hartes Regiment ausgeübt. Sie schreiben das auch in ihrem Buch. 190.000 Verurteilungen hat es gegeben, harte Urteile, auch viele Todesurteile. Und es blieben jetzt 1949 von diesen Gefangenen noch 30.000 ungefähr. Davon sollte ein Teil entlassen werden. Und was sollte mit dem anderen Teil dann passieren? Ja, man muss immer unterscheiden, wo saßen die einen, die Verurteilten. Ein großer Teil saß in sowjetischen Speziallagern, Spätslagern, wie es hieß. Das waren in der Regel frühere Haftorte, die vor 45 als Konzentrationslager und andere Haftorte benutzt worden sind. Davon gab es 10 auf dem Territorium der DDR. Und aber ganz viele dieser Verurteilten sind aber auch in die Sowjetunion verfrachtet worden, in das weit verzweigte Gulag-System in der Sowjetunion. Und die Übergabe der in den Spätslagern verbliebenen Häftlinge, die erfolgte dann Anfang 1950 und es kam dann zu den berüchtigten Waldheimer Prozessen, in denen praktisch im Schnellverfahren entschieden worden ist, wie weiter mit denen umgegangen wird. Da sind dann weiter ohne jede rechtsstaatliche Handhabe oder Beweisführung oder was hohe Haftstrafen verhängt worden. Aber ich will nochmal auf etwas anderes zurückkommen. Also auch die Umwandlung in die sowjetische Kontrollkommission folgt eigentlich nur einem Vorgang, der auch in den Westzonen bereits erfolgt war. Das ist alles nicht das Interessante. Das Interessante ist, dass das, was am 10. Oktober passiert, was wir gerade hören, tatsächlich nur ein Akt für die Öffentlichkeit war. Die eigentliche Staatsgründung und Übergabe fand nicht dort am 10. Oktober in Karlshorst statt, sondern Wochen vorher in Moskau. Da ist nämlich eine Delegation unter Leitung Leitung von Ulbricht, formal unter Leitung von Grote, Wohl und Pieck hingefahren, aber Ulbricht hatte dort das große Sagen. Und da ist in der Sowjetunion, die waren da 2 Wochen lang in Moskau, sind die Details und Einzelheiten der DDR-Gründung besprochen worden. Da hat Stalin entschieden, wer Minister wurde. Da wurden alle strukturellen Entscheidungen getroffen. Das ist alles sehr genau dokumentiert und protokolliert. Und als die dann zurückkamen, die hatten natürlich so ihre Vorschläge, die wiederum vorher mit der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, also in Karlshorst, Wochen und Monate lang vorher intensiv diskutiert worden sind. Und erst als die das grüne Licht gegeben haben, die sagen, okay, jetzt könnt ihr zu Stalin fahren, nach Moskau, mit dem Politbüro reden. Und das passierte dann dort. Da gab es relativ offene Diskussionen auch. Stalin, der hatte ja so eine merkwürdige Art, sich das alles ruhig anzuhören und dann so eine suffisante Art und Weise, seine Kritik oder seine Änderungswünsche durchzugeben. Wenn man das so heute liest, könnte man eher so das Gefühl haben, das war alles so ein bisschen diskursiv, was es natürlich nicht war. Und dann sind die zurückgekommen und dann war klar, so und so läuft das. Und insofern war dieser 10. Oktober, diese Übergabe wirklich, war ein Fototermin. Das war was Formelles. In der Praxis hat sich nämlich zunächst auch erstmal noch nicht so viel geändert. Auch nach dem 7. Oktober 1949 hatte die sowjetische Besatzungsmacht in allen wesentlichen Fragen das letzte Wort, bis hin zum Beispiel, um das mal deutlich zu machen, wie weit nach unten das ging, wer zum Beispiel Professor an der Universität wurde vor 1952, ging da nichts ohne das Platzett der sowjetischen Besatzungsmacht und auf vielen anderen Ebenen ganz genauso. Das ist dann ab 1952 und dann vor allen Dingen nach der Niederschlagung des 17. Juni 1953 ist das deutlich verändert worden. Da bekamen dann die ostdeutschen Statthalter weitaus mehr Handlungsspielräume. Übrigens war Ulbricht der Einzige, der in all diesen Verhandlungen es war, der auch widersprochen hat. Was nicht zeigt, dass er besonders mutig war oder so, sondern es zeigt nur, das war der Einzige, der sich das erlauben konnte, auch zu widersprechen. Das gehört eben auch zu dieser Geschichte dazu. Die DDR war ein Kind Stalins und die Verbundenheit, euphemistisch gesprochen, mit der Sowjetunion gehört gewissermaßen zur DNA dieses neu entstandenen Staates. Wenige Tage nach der Gründung hat das Otto Grote wohl in seiner Regierungserklärung dann auch noch mal festgehalten. Meine Damen und Herren, die befreiende Tat der Sowjetunion, die uns die Bildung einer eigenen deutschen Regierung ermöglichte, verpflichtet uns in Zukunft noch mehr als bisher für die Freundschaft mit der Sowjetunion einzutreten. Frieden und Freundschaft mit der Sowjetunion sind Voraussetzungen für ein Aufblühen, ja für die nationale Existenz des deutschen Volkes. Soweit Otto Grote wohl. Ich glaube, in Westberlin hatten Sie da eigene Erfahrungen mit der Sowjetunion gemacht, denn Westberlin war gerade 11 Monate abgesperrt worden und musste von den Westalliierten aus der Luft versorgt werden. Die Blockade bzw. die Luftbrücke ging dann erst am 12. Mai 1949 zu Ende. Was bedeutete nun die Gründung der DDR für Westberlin? Es gab einen Tag nach der Gründung, am 8. Oktober 1949, eine große Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus. Mehrere 10.000 Menschen hatten sich dort versammelt, um gegen die Gründung der DDR zu protestieren. Und der erste Redner war der Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung, Otto Suhr. Und da hören wir mal rein in diese Radioübertragung vom 8. Oktober 1949. Die alliierten Mächte haben keinen Weg gefunden, die allen Deutschen die Möglichkeit gibt, gemeinsam einen neuen demokratischen, freiheitlichen Staat aufzubauen. Die Lage in Berlin und für die Berliner ist durch die Gründung eines Sowjetprotektorats im Osten mit dem Sitz in Berlin noch mehr erschwert worden. Die Sowjetpresse mag den 7. Oktober als einen historischen Tag feiern. Das freiheitliche Berlin sieht in den gestrigen Tag einen Tag der Schande. Denn seit gestern gibt es 2 deutsche Staaten nebeneinander. Berliner aber sind staatenlos. Zu den schweren sozialen und wirtschaftlichen Sorgen unserer Stadt kommt nun noch das schwere Los tatenlos zu sein. Eigentlich müsste jeder Berliner jetzt einen Nansenpass bekommen. Nichts kennzeichnet die Schwere unserer Situation mehr als diese Tatsache. Aber unsere Hoffnungen richten sich in diesem Augenblick nicht nur auf Hilfe und Verständnis der alliierten Westmächte, sondern auch auf die Deutsche Bundesrepublik. Berlin ist und bleibt die Hauptstadt aller freiheitlichen Deutschen, aber nicht die Hauptstadt einer Sowjet- oder sedistischen Republik. Das war der SPD-Politiker und spätere Bürgermeister ja auch, Otto Suhr, am 8. Oktober, der hier davon spricht, dass man den Westberlinern eigentlich einen Nansenpass für Staatenlose ausstellen müsste. Der Nansenpass, eine Erfindung der 20er Jahre für Flüchtlinge. Aus der Sowjetunion, aus Russland. Ja. Ursprünglich. Das ist ja das Kuriose daran. Ja, ich denke, das ist zwar drastisch, was er gesagt hat, aber auch nicht als Scherz gemeint. Das ist natürlich schon eine kuriose Situation jetzt für die Westberliner. War das auch nochmal so eine Geburtsstunde Westberlins als Insel mitten in einem fremden, nicht gerade freundlich gesinnten Staat? Ich glaube, die Geburtsstunde Westberlins war die Berlin-Blockade. Da bekam West-Berlin eine andere Identität, auch ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Da ist die enge Bindung an insbesondere die USA geboren worden. Und das haben die West-Berliner nie vergessen. Ja, und das bringt ja im Prinzip Otto Suhr hier auch zum Ausdruck. Berlin war ja nach dem alliierten Grundsatzverständnis aufgeteilt in 4 Sektoren. Und war eben nicht Teil West-Berlin der Bundesrepublik dann und auch Ost-Berlin eigentlich nicht der DDR. Und darauf zieht sich hier Suhr, dass er sagt, wir sind jetzt eigentlich staatenlos. Es gibt 2 deutsche Staaten, aber Berlin gehört nicht dazu. So wie es bis 1989 üblich war, wenn eine Militärparade in Ost-Berlin stattfand, was zum Beispiel immer am 7. Oktober stattfand, dass dann regelmäßig die Westalliierten protestierten, weil Berlin eine entmilitarisierte Stadt war. Da durften keine Paraden von deutschen Truppen stattfinden. Deswegen gab es auch in Ost-Berlin keine NVA. Da gab es das Wachregiment der Staatssicherheit und da gab es die Grenztruppen, aber es gab keine NVA. Das war der Hintergrund. Theoretisch hätten auch keine Ostberliner Leute, so wie ich, zur NVA eingezogen werden dürfen. Jeder erinnert sich gut daran, West-Berlin war das Refugium für all diejenigen, die keine Lust hatten, zum Bund zu gehen. Die sind nach West-Berlin gegangen und konnten sich so gewissermaßen dem Bund entziehen. Ja, wir schauen jetzt aber doch nochmal zurück auf den 11. Oktober 1949. Das ist eigentlich der 2. Gründungstag der DDR nach dem 7. Oktober, wenn man so will. Denn an diesem Dienstag gab es einen großen Fackelzug der FDJ unter den Linden und vorher den feierlichen Staatsakt mit der Wahl Wilhelm Pieks zum Präsidenten der DDR. Beides wurde live im Rundfunk übertragen. Berlin am 11. Oktober 1949. Die gewählten Vertreter des deutschen Volkes schreiten zur Wahl des Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik. Wieder hören Sie uns aus dem großen Saal der Wirtschaftskommission in der Wilhelmstraße, in der am vorigen Freitag die neue deutsche Verfassung durch einstimmigen Volkskammerbeschluss in Kraft gesetzt worden ist. Heute Nachmittag sind nun mit den Mitgliedern der provisorischen Volkskammer auch die der heute konstituierten provisorischen Länderkammer versammelt. Und in dieser von dem Paragraphen 101 der Verfassung vorgeschriebenen Zusammensetzung wird das Hohe Haus nunmehr dem deutschen Volk den Präsidenten geben. Zuvor wird eine Erklärung der Vertretung der sowjetischen Regierung verlesen, die dem jungen deutschen Staat in dieser bedeutungsvollen Stunde den Weg zur eigenen Souveränität öffnen wird. Selten gab es in der Geschichte der Parlamente eine Sitzung von größerer geschichtlicher Tragweite und selten war eine Sitzung mit hoffnungsvollerem Ernst erfüllt als diese. Ja, sehr viel Pathos schwingt damit. Pieck wird also zum Präsidenten der DDR gewählt. Man hat ja kaum noch in Erinnerung, dass es einen Präsidenten der DDR mal gab. Es war ja ein Amt sozusagen auf Lebenszeit der 1960. Also nach 1960, als Pieck dann gestorben war, gab es ja keinen Präsidenten mehr. Das ist sofort abgeschafft worden. Das war auch geplant von Walter Ulbricht, der dann das Amt des Staatsratsvorsitzenden gründete, selber Staatsratsvorsitzender wurde. Wilhelm Pieck wurde gewählt und kam in seiner Antrittsrede auch auf die Ost-West-Konfrontation zu sprechen, beziehungsweise auf die Rolle, die die DDR in dieser Konfrontation einnehmen sollte. Wie ganz anders ist die Lage unseres Volkes in den westlichen Besatzungszonen. Unsere Brüder und Schwestern leben dort unter dem entwürdigenden Druck, eines der deutschen Bevölkerung von den westlichen Besatzungsmächten aufgezwungenen Besatzungsstatuts. Deutschland wurde gespalten und die wertvollsten deutschen Industriegebiete einem Sonderregime der Ausbeutung und Ausplünderung unterworfen. Mithilfe des Besatzungsstatuts soll die Besetzung Westdeutschlands verewigt, ein Teil unseres Vaterlandes zu einer Kolonie des amerikanischen Imperialismus herabgewürdigt und zu einem Aufmarschplatz für einen neuen Krieg gegen das demokratische Deutschland, gegen die Sowjetunion und die Länder der Volksdemokratie, gegen das Lager des Friedens gemacht werden. Aber was die westlichen Besatzungsmächte mit Deutschland vorhaben, ist eine Sache. Was sie können, eine andere. Es wird von der politischen Arbeit der fortschrittlichen demokratischen Kräfte in ganz Deutschland, die sich in der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands zusammenfinden, abhängen, ob die westlichen Besatzungsmächte ihre Pläne bis zum Ende durchführen können oder ob diese Pläne durch den gemeinsamen Kampf des deutschen Volkes zerschlagen werden. Also die DDR doch als Frontstaat, als Speerspitze der kommunistischen Bewegung. Kann man das so sehen? Das war auch immer das Selbstverständnis und man hat das ja eben auch sehr gut mitbekommen. Da, wo die Kommunisten an der Macht sind, da gibt es Frieden und alle anderen wollen nur Krieg. Und das war das Selbstverständnis und deswegen die DDR war die Speerspitze dieser auch geopolitischen Vorstellung, die in Moskau vorherrschend war. Ja, nach der Wahl Piecks wurde ganz offiziell gratuliert und das übernahm die 22-jährige Margot Feist aus Halle an der Saale, die spätere Margot Honecker. Auch das konnte man im Radio am Nachmittag des 11. Oktober live mitverfolgen. Die Abgeordnete Fräulein Feist überreicht dem Präsidenten einen Strauß von leuchtend weißen und gelben Chrysanthemen. Sehr geehrter Herr Präsident, in dieser denkwürdigen Minute schlagen Millionen junger Herzen heiser und höher vor Begeisterung darüber, dass es endlich Wirklichkeit wurde, dass wir eine deutsche demokratische Republik bilden konnten und unseren Präsidenten wählen konnten. Sehr geehrter Herr Präsident, erlauben Sie uns, Ihnen im Namen von Millionen jungen Menschen, im Namen des deutschen Volkes, die herzlichsten Glückwünsche für Ihre Wahl zum Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik zu überbringen. Wir geloben. Ja, das ist ganz kurios, dass Margot Honecker dort einen Auftritt hatte als Vorsitzende der Ernst Thälmann Pionierorganisation und ihr späterer Ehemann Erich Honecker, der war als erster Sekretär der FDJ verantwortlich für den großen Fackelzug, der nach der Wahl Wilhelm Piecks zum Präsidenten der DDR dann inszeniert wurde. Das war dann am späten Nachmittag und am frühen Abend des 11. Oktober. 200.000 FDJ-Mitglieder ließ Erich Honecker da an der Ehrentribüne vor der Berliner Humboldt-Universität vorbeimarschieren. Das war ebenfalls in einer Live-Reportage im Radio zu hören. Dienstag, den 11. Oktober 1949. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, begrüßt den ersten Präsidenten der jungen Deutschen Demokratischen Republik. Anders als sonst bei großen Massenkundgebungen ist das Bild, das der August-Bebel-Platz heute bietet. die Linden bis zur Schlossbrücke ein einziges großes Spalier. Der Wagen des Präsidenten wird in langsamen Schritt längs dieses Spaliers bis zur Universitätsstraße fahren und dort von dem Magistrat, der vollzählig unter der Führung von Oberbürgermeister Friedrich Ebert versammelt ist, feierlich empfangen. Dann wird er zur Ehrentribüne geleitet, die hier auf dem August-Bebel-Platz vor dem Gebäude der Humboldt-Universität errichtet ist. Eine mächtige, schwarz-rot-gold drapierte Tribüne, über der die Losung steht: Es lebe die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Das Defilé der Jugend muss beeindruckend gewesen sein. Was war der Sinn dieses Fackelzugs, dieser Inszenierung? Ja, man könnte ja denken, am 30. Januar 1933 gab es schon mal einen Fackelzug unter den Linden. Ja, insofern konnte man das vielleicht als anrüchig dann auch interpretieren. Also ich weiß nicht, ob da wirklich 200.000 junge Leute dabei waren. Diese Zahl ist eine Propagandazahl, aber es waren mehrere 10.000. Die Sowjets waren strikt gegen diesen Fackelzug. Die wollten den nicht, genau wegen dieser Bilder schon wieder Fackeln am Brandenburger Tor und an Linden. Aber Ulbricht und Erich Honecker, die haben sich durchgesetzt. Die haben gesagt, das ist die deutsche Tradition. Wir stehen hier in der Tradition vom Wartburgfest, von der 48er Revolution. Das gehört zu uns und das können wir so in die Welt hinaustragen. Das hat die Sowjets dann überzeugt, dass sie gesagt haben, na gut, wenn das euer Ding ist, dann macht das. Man muss aber jetzt noch mal eins auch dazu sagen, das war natürlich alles sehr wohl inszeniert und das kommt uns auch heute alles irgendwie so gewaltig vor. Das ging am Land spurlos vorbei. Das bekam überhaupt keiner mit. Wir leben ja gewissermaßen in einem Zeitalter, in dem selbst der Besitz von Radios jetzt nicht in jedem Haushalt gegeben war. Und niemand anderes als Egon Krenz, den ich an der Stelle mal zitieren darf, der sonst nicht unbedingt mein Zeuge ist, der schreibt im zweiten Band seiner Lebenserinnerung, er war irgendwo im Norden an der Ostsee und dass er erst Tage später davon erfahren hat, dass die DDR gegründet wurde und von diesem Fackelumzug auch nichts mitbekommen hat. Also das gehört eben auch zu dieser Geschichte dazu. Aber die, die dabei waren, für die muss es eine beeindruckende Veranstaltung gewesen sein. So hat man zumindest den Eindruck, wenn man die Reportage-O-Töne hört. Auf der Tribüne standen gewisse Berühmtheiten, Adolf Hennecke zum Beispiel, der Aktivist, oder eben auch Gerhard Eisler, einer der schillernden Figuren der kommunistischen Bewegung in Deutschland, der Bruder des Komponisten Hans Eisler und von Ruth Fischer, die in den 20er Jahren kurzzeitig an der Spitze der KPD stand. Ja, und auch auf ihn ist der Reporter zugegangen und hat ihn wie folgt befragt. Und hier auf der Tribüne finden wir auch Gerhard Eisler. Gerhard Eisler, der, als er vor wenigen Monaten nach Deutschland kam, zuerst in Leipzig von der Jugend begrüßt wurde. Und heute ist es wieder hier die Jugend, die ihren ersten Gruß dem neuen Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik bringt. Gerhard Eisler, dürfen wir Sie bitten, auch ein paar Worte hier zu sprechen. Das ist wirklich ein Tag der Wiedergeburt der deutschen Nation. Das sollten alle Deutschen sehen, alle jungen und alten Menschen. Dann würden sie wissen, dass alles, was über hier gesagt wird, dass hier Leute unterdrückt werden, dass hier keine Freiheit herrscht, eine von den angloamerikanischen Kriegssetzern erfundene Lüge ist. Kein Deutscher soll das glauben. Kein ehrlicher deutscher Journalist kann mehr das schreiben, der gesehen hat, diese Züge von hunderttausenden jungen Menschen mit einer Begeisterung, mit dem Willen zum friedlichen Aufbau, mit dem Willen zur Einheit und zur Wohlfahrt Deutschlands. Das ist hier so großartig, dass Worte fehlen, um dieses gewaltige Schauspiel zu beschreiben. Man kann sagen, von heute an beginnt ein neuer Tag der deutschen Nation. Gerhard Eisler, genau wie seine Geschwister, eine schillernde Figur. Was hat er für eine Funktion gehabt, auch in den folgenden Jahren? Der war zu diesem Zeitpunkt der Chefpropagandist im Parteivorstand. Der war auch verantwortlich für die Inszenierung. Also insofern, die fragen da jemand, der das Ganze inszeniert hat. Und natürlich ist er über seine Arbeit begeistert. Also das ist sozusagen Teil dieser ganzen Inszenierung. Der wusste, wie das funktionierte. Der hatte das auch in den USA nochmal sozusagen unter ganz unter anderen Umständen. Noch er im Exil war, er war in den USA. In den USA im Exil. Das ist also alles sehr wohlfeil inszeniert worden. Aber die Wirkung damals war nicht so doll, wie man sich das vielleicht heute vorstellen mag. Gleichwohl, das hatte dann eine langfristige Wirkung, weil zum Beispiel die Bilder oder ein bestimmtes Bild von diesem Fackelumzug in jedem Geschichts- und Staatsbürgerkundebuch der DDR drin war und praktisch jeder Mensch in der DDR, der in die Schule gegangen ist und der in die 8., 9., 10. Klasse ging, kannte diese Bilder, diese Inszenierung. Und das ist dann natürlich auch so ein Zweck dieser Propaganda gewesen, das langfristig in die Köpfe der Menschen hineinzuhämmern. Auch das, was Eisler da eben auch wieder sagt, die Brutstunde der deutschen Nation, des deutschen Staates, eben dieser Alleinvertretungsanspruch auf die Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Dennoch, wenn man jetzt auch auf die Gesichter schaut in den Bildern, Sie haben da eben von gesprochen oder beziehungsweise jetzt auch die Radiotöne gehört hat von diesem Fackelzug, da war schon unter den Beteiligten eine gewisse Euphorie, das kann man nicht bestreiten. Es hieß ja immer, dass in den ersten Jahren der DDR der Aufbruch, die Hoffnung, die mit der Gründung der DDR verbunden war, sehr groß gewesen sei und erst später dann eine große Desillusionierung erfolgt ist. Lässt sich im Nachhinein darüber sagen, ist das ein Mythos? Ja, das ist ein Mythos. Also die größten Hoffnungen in der DDR, die größere Teile der Gesellschaft erfasst hatten, waren kurioserweise nach dem Mauerbau. Das war eine Phase, in der tatsächlich auch ein gewisser Wohlstand sich einstellte, in der eine gewisse soziale Stabilisierung, auch eine politische Stabilisierung passierte. Da gab es ein paar Jahre, in denen insbesondere die erste Hälfte der 60er Jahre, die von doch einem gewissen Aufbruchwillen und auch einer Zustimmung zum Regime gezeichnet worden waren. Das war dann auch nochmal so in der Phase 73 bis 75, die ersten Jahre der Honecker-Zeit, als es auch nochmal bestimmte Lockerungen gab. Die 50er Jahre, das haben nur systemnahe und systemstabilisierende Kräfte so erzählt, dann immer wieder diese Legende vom guten Anfang. Natürlich wollten viele Leute nun etwas anderes. Man lebte in Trümmern, man lebte in Armut, das Land war kaputt. Das ist gar keine Frage. Und viele wollten auch, dass das nie wieder passiert ist. Die Aufstiegsschleusen waren weit geöffnet. Also viele hatten eben auch die Chance aufzusteigen. Das gehört alles zu diesen Geschichten dazu. Zugleich war das die härteste Zeit in der DDR-Geschichte. Es war der Terror, blanker Terror, der herrschte, der auch für alle erfahrbar war, der auch praktisch vor vielen Familien keinen Halt machte, sodass man damit auch unmittelbar berührt war. Und das, was ja dann kulminierte im Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Also insofern muss man das viel, viel differenzierter sehen. Aber natürlich, viele Menschen haben diese neuen Möglichkeiten versucht, beim Schopfe zu packen. Und das spiegelt sich dann in solchen Erzählungen wieder. Aber viele andere Menschen würden was ganz anderes sehen. Nicht umsonst sind in dieser Zeit 100.000 Menschen alljährlich geflüchtet und haben das Land verlassen. Also insofern, ja, genauer hinschauen. Ja, vielen Dank, Ilko Sascha Kowalczuk, für die Einordnung dieser doch interessanten historischen Töne, Radioreportagen rund um den 7. Oktober 1949. 75 Jahre ist es jetzt her. Vielen Dank dafür, Ilko Sascha Kowalczuk. Gern, danke schön, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, Geschichte im Original lautet das Motto des Archivradio-Podcasts, ein ARD-Projekt, in das MDR Kultur mit dieser Sendung eingestiegen ist. Zu finden wie auch alle anderen Folgen in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Stefan Nölke, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit.